Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Waves of Wellbeing. Surfen im Shaka Surf Club in Kodibengre, Indien. Von Laura Werle. Die Ursprünge des Surfens liegen in den seit langem bestehenden Kulturen der pazifischen Inseln Südamerikas und Westafrikas. Nachdem das Wellenreiten von europäischen Missionaren verboten wurde, die es als faul und barbarisch abtaten, wurde das Surfen schließlich auf Hawaii wieder eingeführt und entwickelte sich zu einem aufstrebenden Phänomen des 20. Jahrhunderts. Heute repräsentiert Surfen die Subkultur eines alternativen Sports, Lebensstils und einer Kunst, die tiefgreifende persönliche und lebensveränderte Einflüsse hat. Auch in Indien, besonders im Fischerdorf Kodibengre, bedeutet Surfen weit mehr als einfach nur eine Welle entlang zu gleiten. Diese qualitative Studie untersucht, wie der Shaka Surf Club die Wahrnehmung von Wohlbefinden und psychischer Gesundheit bei Surfern und Mitgliedern der umliegenden Gemeinschaft in Kodibengre prägt. Während der Vorbereitung auf meine Reise nach Manipal, Indien, wo ich ein Semester studieren würde, stieß ich auf die Webseite des Shaka Surf Clubs. Als leidenschaftliche Surferin wurde ich sofort davon angezogen, Zeit im Surf Club zu verbringen. Während meines 6-monatigen Aufenthalts in Manipal war Shaka ein fester Bestandteil meiner täglichen Routine, in der ich Stunden im Ozean verbrachte und meiner großen Leidenschaft nachging. Doch durch die geschlossenen Freundschaften und die Gemeinschaft, die ich dort erlebte, war Shaka für mich mehr als nur ein Surfclub. Als weiße Europäerin fand ich Zugehörigkeit in einem Land, das mir zunächst so fremd war. In den 1970er Jahren brachte Jack Heppner, bekannt als Swami und ursprünglich aus Jacksonville, USA, das Surfen nach Indien, indem er eine Surfschule in Mangalore, Indien gründete, in der er Touristen und Einheimischen das Surfen beibrachte. Surfen in Indien kann als neokoloniale westliche Sportart betrachtet werden, da es nicht in Indien begann, obwohl Aufzeichnungen über indigenes Surfen existieren. Dennoch hat eine von Einheimischen vorangetriebene Entwicklung des Surfens das Potenzial, eine nachhaltige lokale Surfkultur zu schaffen. Surfen in Indien ist ein kastenübergreifendes Phänomen und fördert die Interaktion, Kommunikation und Freundschaft zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft. Das Gefühl der Gemeinschaft wird durch das Zusammensein im Wasser als Brüder, Schwestern und Freunde gestärkt. Während das Surfen zwar die Zusammengehörigkeit über Kastengrenzen hinweg fördert, spiegelt es auch tiefgreifende Geschlechterungleichheiten wider. Surfen ist ein Sport, der von männlichen Geschlechternormen bestimmt ist und dessen Geschichte von Sexismus und Diskriminierung geprägt ist. Diese geschlechtsspezifischen Hindernisse beim Zugang zum Surfen, einschließlich subkultureller Barrieren und Marginalisierung, betreffen auch indische Surfer. Für Mädchen und Frauen wird es beispielsweise als Problem angesehen, dass das Surfen die Hautfarbe verdunkelt, da dunkle Haut als weniger schön angesehen wird. Surfen hat ebenfalls Auswirkungen auf und rund um die Umwelt. Zum Beispiel stellt Plastikverschmutzung eine dringende Umweltkrise dar, die durch die Zunahme von Plastikabfällen, fehlende Recyclingmöglichkeiten und mangelnde Abfallentsorgung Flüsse, Ozeane und landgebundene Ökosysteme schädigt. Das Surfen lenkt Aufmerksamkeit auf die Ökosysteme Indiens, wobei die Surfgemeinschaft als nationale Stimme für den Schutz der Küsten und den Kampf gegen die Plastikverschmutzung agiert. Einheimische Surfer beschreiben tiefe Verbindungen zum Ozean und zur Natur als spirituelle Erfahrungen. Diese Verbundenheit fördert das Mitgefühl für alle Lebewesen und ermöglicht Selbstreflexion sowie das Verweilen im gegenwärtigen Moment. Einige Studien haben das therapeutische Potenzial des Surfens auf das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit untersucht, darunter die Verringerung von Wut, Depression und Stress sowie die Verbesserung von Schlafqualität. Die in diesem Beitrag beschriebene Forschungsarbeit zielt darauf ab, Erkenntnisse zur Verbesserung kostengünstiger Unterstützung und Intervention im Bereich der psychischen Gesundheit in Küstengebieten und Fischergemeinden zu gewinnen. In diesen Gebieten gibt es oft weniger psychosoziale Dienste und Ressourcen, jedoch weisen sie hohe Raten an Depressionen, Angstzuständen und Suizidrisiko auf. Forschung im Shaka Surf Club. Diese Studie wurde im Shaka Surf Club durchgeführt, der sich in Kodibengre befindet, einem kleinen Fischerdorf mit 8.500 Einwohnern an der Küste des Bundesstaats Karnataka im Südwesten Indiens. Das Dorf liegt zwischen dem Arabischen Meer und den Wasserläufen des Flusses Suvarna, umgeben von Wasser auf beiden Seiten. Der Shaka Surf Club ist nach der hawaiianischen Geste Hang Loose oder Take It Easy benannt, was die Philosophie des Surfclubs widerspiegelt. Diese besteht darin, Freiheit in den Wellen zu erleben, gute Stimmung zu verbreiten und das Go-with-the-Flow-Prinzip zu leben. Gegründet wurde der Surf Club im Jahr 2007 von Ishita Malavia und Tusha Patian, die aus Mumbai stammen und die Basics des Surfens von Swami, dem indischen Surfpionier, im Mantra Surf Club erlernt haben. Sie brachten sich das Surfen im Wesentlichen selbst bei, während sie an der Manipal Academy of Higher Education studierten und dort begannen, ihre Mitstudenten Surfstunden zu geben. Anfangs kamen hauptsächlich internationale Besucher, aber mittlerweile lernen auch einheimische Kinder und Menschen aus den Städten Indiens das Surfen. Die Struktur des Surf Clubs ist in die lokale Gemeinschaft integriert und stellt einen wichtigen Ort dar, an dem Mitglieder der Gemeinde zusammenkommen können. Einheimische Kinder erhalten kostenlose Surf- und Skate-Stunden und Nachbarsfamilien sind im Shaka Surf Club angestellt, um verschiedene Dienstleistungen zu erbringen. Shaka repräsentiert eine Gemeinschaft in der Gemeinschaft, da es Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen die Möglichkeit bietet, miteinander zu interagieren und sich an Aktivitäten wie Surfen und Skaten zu beteiligen. In dieser Studie wurde ein phänomenologischer Ansatz verwendet, der darauf abzielt, die erlebten Erfahrungen der Teilnehmer zu betonen und Wahrnehmung sowie Empfindungen der psychischen Gesundheit und zum Wohlbefinden. Ich führte insgesamt 16 Interviews mit Gemeindemitgliedern und Surfern durch, die in der Vergangenheit oder Gegenwart Erfahrungen mit dem Shaka Surf Club gemacht haben. Zusätzlich verwendete ich einen autoethnografischen Ansatz, da ich 6 Monate im Shaka Surf Club verbrachte, surfte, skatete und Beziehungen zu den Menschen vor Ort aufbaute. Aufgrund dieser intensiven persönlichen Erfahrung habe ich meine Reflexionen über meine Zeit in Shaka untersucht und geteilt. Eine Zeit, in der ich nicht nur in Wellen eintauchte, sondern auch aktiv an einer lebhaften Gemeinschaft teilnahm. Ergebnisse: Verbesserung der psychischen Gesundheit. Insgesamt wurde eine positive Auswirkung auf die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden festgestellt, wobei das Surfen im Shaka Surf Club einen tiefgreifenden Einfluss auf intrapersonale Fähigkeiten, persönliche Entwicklung und Geselligkeit zeigt. Die Rolle von Shaka geht über die einer herkömmlichen Surfschule hinaus, da Teilnehmer die Atmosphäre innerhalb von Shaka als familiär bezeichnen, was ein starkes Zugehörigkeitsgefühl ausdrückt. Die Kommunikation zwischen den umliegenden Gemeindemitgliedern wird gestärkt, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Förderung des Dialogs zwischen den verschiedenen Geschlechtern liegt. Bei Shaka kommen Personen beider Geschlechter nicht nur zusammen, um arbeitsbezogene Aufgaben zu besprechen, sondern auch frei miteinander zu sprechen. Der physische Raum des Shaka Surf Clubs erleichtert diese Interaktion in der Gemeinschaft und dient als zentraler Treffpunkt. Wir alle sitzen zusammen, ich und alle anderen. Alle sind unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Gruppen. Ja, wir kommen alle hier zusammen. Ich bin glücklich, wenn ich die Leute sehe, wenn ich zu Shaka komme. Ich spreche mit ihnen, ich interagiere. Nachbarin, 66 Jahre alte Frau, verantwortlich für das Kochen des Mittagessens für Shaka. Darüber hinaus ist Shaka eine Quelle sicherer Beschäftigung, finanzieller Sicherheit und verbesserter Arbeitsbedingungen für 5 benachbarte Familien in Kodibengre. Dies ist besonders bemerkenswert im Vergleich zu dem Stress, den die Teilnehmer früher im Fischereisektor erlebten, verursacht durch die hohe psychische Belastung, Arbeitsplatzunsicherheit und schlechte Arbeitsbedingungen, die sich negativ auf die psychische Gesundheit auswirkten. Ein Beispiel hierfür ist der Werdegang des 27-jährigen Campmanagers des Shaka Surf Clubs, der zuvor als Fischer auf einem Schleppangelboot arbeitete und vor allem mental unter den Härten des Berufs litt. Im Alter von 14 Jahren musste er die Schule abbrechen, um seine Familie aufgrund des Alkoholismus seines Vaters zu unterstützen. Sein Leben nahm jedoch eine positive Wendung, als er das Surfen entdeckte und eine Stelle als Surflehrer bei Shaka annahm. Heute versorgt er damit nicht nur seine Familie, die 1 Stunde nördlich von Kodibengre lebt, sondern erfährt auch eine neu gefundene Stabilität in seiner psychischen Gesundheit. Die Empfindungen beim Surfen unterstreichen, dass die Interaktion mit dem Meer einen bedeutenden Einfluss auf das mentale Wohlbefinden hat. Die Teilnehmer betonen in den Interviews, wie sehr das Surfen ihre Achtsamkeit fördert und eine starke Verbindung zum gegenwärtigen Moment schafft, was sich auf ihr tägliches Leben überträgt. Der Wandel von einem mentalen Zustand des Stresses und der Sorgen zu einem Zustand von mentaler Ruhe und Zuversicht verdeutlicht die therapeutische Dimension des Surfens und seinen positiven Einfluss auf die psychische Gesundheit. Das Surfen hat mir mit meiner mentalen Gesundheit geholfen. Wenn ich gestresst bin, nehme ich mein Board und gehe zum Meer und entspanne mich einfach im Wasser. Wenn ich im Wasser bin und eine Welle erwische, denke ich an nichts. Ich bin einfach glücklich, dass ich die Welle bekommen habe. Surflehrer, 24 Jahre alter Mann, geboren in einem Fischerdorf, 1 Stunde von Kodibengre entfernt. Das Surfen sowie andere Aktivitäten im Shaka Surf Club haben die Naturverbundenheit der Teilnehmer beeinflusst. Anfängliche Ängste vor dem Wasser wandelten sich in die Wertschätzung der Energien des Ozeans. Das Surfen baut auf bereits bestehenden Verbindungen zur Natur auf, die aus Erfahrungen im Zusammenhang mit der Fischerei resultieren. Hier repräsentiert die Fischerei eine tiefe verwurzelte kulturelle Verbindung mit dem Meer, die Wissen über die natürliche Umgebung und die Fähigkeiten des Meeres umfasst. Die Teilnehmer bringen jedoch zum Ausdruck, dass das Surfen eine tiefere Verbindung mit dem Meer und der Natur eröffnet, die über frühere Grenzen hinausgeht und Freude, Harmonie und eine intime Beziehung mit der natürlichen Welt ermöglicht. Diese Verbundenheit zur Natur schärft das Bewusstsein für die Umwelt und fördert das Interesse der Teilnehmer am Schutz des Meeres und der Ökosysteme. Du bist demütig im Prozess. Ja, du respektierst die Umgebung. Du weißt, dass du die natürlichen Elemente um dich herum respektierst. Wenn du die Natur respektierst, erhältst du von ihr Respekt zurück. Du bekommst Liebe und Fürsorge von der Natur zurück. Du wirst von der Natur genährt. Das ist das ultimative Ziel. Surfer und Betriebsleiter, 35 Jahre alter Mann aus Mumbai, Indien. Geschlechtsbezogene Unterschiede beim Zugang zu und der Teilnahme am Surfen ergeben sich aufgrund einer Vielzahl von Barrieren, darunter die mangelnde Akzeptanz in der Gemeinde, kulturelle Normen und das Fehlen von Vorbildern. Diese Barrieren beeinträchtigen insbesondere die Beteiligung von einheimischen Frauen am Surfen. Während es männliche Surfer aus dem Dorf Kodibengre gibt, bleibt die lokale weibliche Beteiligung im Wasser aus. Diese geschlechtsspezifische Diskrepanz liegt nicht nur in der Ungleichheit beim Zugang zum Surfen, sondern wirkt sich darüber hinaus auch direkt auf das mentale Wohlbefinden von Frauen und Mädchen aus, da sie die Chancen des Surfens verpassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das komplexe Zusammenspiel verschiedener Faktoren auf intrapersonaler, interpersonaler, sozialer und gemeinschaftlicher Ebene die transformative Wirkung des Shaka Surf Clubs auf Individuen und die Gemeinschaft offenbart. Das Ausmaß, in dem die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden des Einzelnen beeinflusst werden, hängt jedoch von der Beteiligung an Aktivitäten im Shaka Surf Club sowie von geschlechtsspezifischen Unterschieden ab. Vielen Dank fürs Zuhören. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.